Are you ready? Das war Chinese Song von Pater Funk, Scamasuit Selection. Ich wollte euch ein bisschen erzählen über diese, es ist komisch, es ist nicht genau eine Gruppe, also es ist eine ganze, ich weiß nicht, ich hätte sogar auf Spanisch keine Wörter dafür, also es ist eine große Sache, ne? Eine große Organisation, die machen Veranstaltungen überall in Venezuela. Und diese Veranstaltungen heißen Patafunk. So heißt auch diese Organisation. Und Patafunk ist wie Manager von Scamasuit Selection. Eigentlich viele der Leute, die in Patafunk direkt arbeiten, sind Mitglieder von Scamasuit Selection. Und diese Gruppe, obwohl Patafunk nicht so alt ist, also das gab es nicht damals, als ich in Maracaibo gewohnt habe, die Gruppe ist sowieso sehr alt. Es ist, sie spielen seit 97, also kommen schon fast 8 Jahren. Die waren früher neun Personen, aber die Formation hat sich sehr geändert. Sie waren irgendwann auch nur drei. Und jetzt spielen sie diese Mischung zwischen Reggae, Dub und Funk. Und ich weiß nicht, ich fand es so geil einfach. Die Rhythmen sind genial, ich könnte es den ganzen Tag hören, und die sind so abwechslungsreich. Also bald werden wir mehr von Scamasuit Selection haben. Ihr werdet sehen, wie gut die sind. Und Scamasuit Selection sind Maria Claudia González, Stimme, Carlos Eduardo Martínez, Andrés Mesa, John Díaz, Gustavo Páez und Manuel Rusa. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist dieser Manuel Rusa der Bruder einer Kommilitonin von mir, als ich Abitur gemacht habe. Ach Gott, die Welt ist so klein. Jawohl, also diese Gruppe ist nicht nur gut und ihre Mitglieder dieser anderen Organisation, sondern diese Organisation ist viel breiter, als ich dachte. Sie haben sogar Mitglieder in Europa und in den USA und zum Beispiel in San Diego, Kalifornien, in den USA. Einer von denen, DJ Malaguita, spielt als Resident DJ im Kadern Club dienstags. Also wenn jemand, also auf Deutsch wahrscheinlich niemand hört das in San Diego, Kalifornien, aber vielleicht die Leute in der englischen Version melden mich, wie gut dieser Mann ist in Kadern Club. Die andere, Manuel Rusa, Carlos Chacin und Carlos Eduardo Martínez, sind auch Resident DJs, aber in Venezuela, in Zeta Club, ist auch ein toller Club. Wenn ihr mal in Venezuela seid, nicht verpassen. Wow, ich glaube, das war unsere Sendung für heute. Okay, Leute, ja, das war unsere Sendung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcasteando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.tk. Und vergiss nicht, deinen Freunden über die Sendung zu erzählen, sodass die Party größer wird. Und auch ein bisschen das Ganze mit den Podcast-Sendungen zu erklären, weil nicht jeder versteht es und manche haben Angst davor. Direkt aus Magratea. Das hier wurde gepodcast mit dem extrem hungrigen Paul Alvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Ciao.